Der Sprecher des Konsultativrates für nationale Aussöhnung veröffentlichte am 17. August eine Stellungnahme dazu, dass sich gegenwärtig die südkoreanische Regierung lächerlicherweise für die Verstärkung des südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses ausspricht und völlig unvernünftig handelt. Der hysterische Kriegswahn der USA gegen die TVRK, so hieß es in der Stellungnahme, hat gegenwärtig den äußersten Grad erreicht und die Lage auf der koreanischen Halbinsel entwickelt sich zur höchst gefährlichen Situation. Gerade dabei befürworten die Behörden und Militärs von Südkorea die Verstärkung des südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses. Das ist eine unerhörte Dummheit, die die Atomkriegslust der Trump-Administration anfeuert und zeigt, wie sehr die südkoreanischen Machthaber stumpfsinnig und auf die USA verrückt sind. Zurzeit äußert die ganze Welt große Besorgnis um die unbesonnenen Kriegsmachenschaften der Trump-Administration gegen die TVRK. Auch die USA-Bürger kritisieren die Administration und gehen dagegen vor. Für die Verstärkung des südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses einzutreten bedeutet, dass sie sich im Aggressionskrieg gegen die TVRK, den die Amerikaner entfesseln wollen, als Stoßtruppe einsetzen und das ganze Südkorea in eine beispiellose, schreckliche Atomkriegskatastrophe hineintreiben wollen. Die südkoreanische Regierung soll sich deutlich zwischen einem Krieg infolge der Verstärkung des südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses und dem Frieden durch den anti-amerikanischen Kampf entscheiden. Falls sie die Volksmeinung und die Forderung der ganzen Nation ignoriert und sich als Handlanger der USA weiterhin mit den schmachvollen proamerikanischen Taten beschäftigt, wird sie einem harten Urteil der Geschichte nicht ausweichen.